Abschnitt 57 von Interessante Kriminalprozesse Teil 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Awahi im November 2021. Interessante Kriminalprozesse Teil 2 von Hugo Friedländer. Abschnitt 57. Graf Gisbert von Wolf Metternich, Teil 8. Rechtsanwalt Dr. Jaffe. Der Staatsanwalt hat auch uns gegenüber von Verdrehungen gesprochen. Bezüglich dessen, was der Staatsanwalt über den notwendigen Eröffnungsbeschluss seitens der Strafkammer gesagt hat, bemerke ich, es geschieht im Allgemeinen so, wie es in der Anklage steht. Und es kommt sehr selten vor, dass entgegen der Anklage nicht eröffnet wird. Es liegt in den tatsächlichen Verhältnissen und in diesem Falle in der notwendigen Eile, dass es nicht möglich ist, eine Anklage eingehend zu prüfen. Hier handelte es sich um eine Haftsache, die beschleunigt werden sollte. Vorsitzender, ich muss dagegen protestieren, dass eine Gerichtsbehörde hier in dieser Weise heruntergesetzt wird, mit Behauptungen, die absolut nicht den Tatsachen entsprechen. Wenn Sie sich den Eröffnungsbeschluss ansehen, werden Sie sich überzeugen, dass dieser von der Anklage in verschiedenen Punkten abweicht. Diesen groben Vorwurf weise ich zurück. Rechtsanwalt Dr. Jaffe, ich habe durchaus keinen Vorwurf erheben wollen. Vorsitzender, wenn man einer Behörde sagt, sie tue ihre Pflicht nicht und es ist ihre Pflicht, sorgfältig zu prüfen, ob das Verfahren gegen einen Angeklagten zu eröffnen ist, so ist das der Vorwurf einer Pflichtverletzung. Rechtsanwalt Dr. Jaffe, ich habe nur gesagt, es hat nicht so genau geprüft werden können infolge des Drängens auf Beschleunigung. Ich behaupte, und es ist mir auch von anderer Seite bestätigt worden, dass die Verhaftung des Angeklagten ein taktischer Fehler war. In Bezug auf den Ablehnungsantrag muss ich mich dagegen verwahren, dass er so ausgelegt wird, wie es der Staatsanwalt getan. Es ist nicht gesagt worden, dass das Eingreifen des Justizministers vorsätzlich zu Ungunsten des Angeklagten geschehen ist. Der Staatsanwalt sollte als Jurist wissen, dass es einen Unterschied zwischen Vorsatz und Fahrlässigkeit gibt. Was die Wertheim-Sache betrifft, so ist dies doch gar nicht zu vergleichen mit der Art, wie der Staatsanwalt in das Vorleben von Zeugen hineingeleuchtet hat. Dass diese Beweisführung nötig war, hat der Gerichtshof dadurch anerkannt, dass er unseren Antrag für erheblich erachtete. Und wenn dieser Antrag erheblich war, so war auch erheblich, was wir weiter vorgebracht haben. Ich habe schon darauf hingewiesen, wie weit der Staatsanwalt geglaubt hat, in das Privatleben der Ehefrau des Angeklagten hineinleuchten zu sollen. Er hat dabei Dinge vorgebracht, die gar nicht im Zusammenhang mit dieser Strafsache stehen. Er hat sogar in Wien durch Kriminalbeamte bei den Pförtnersleuten der Schwiegereltern des Angeklagten fragen lassen, ob etwas Ungünstiges über das Leben der Frau Gräfin festgestellt werden könne. Rechtsanwalt Dr. Alsberg. Es ist unrichtig, wenn der Staatsanwalt die größere Hälfte der Schuld auf die Eröffnungskammer abwälzen will. Die Anklageschrift soll genau angeben, worin der strafbare Tatbestand zu finden ist. Aber diese Anklageschrift lässt manchmal überhaupt nicht erkennen, wer geschädigt ist. Sie weist viele Fehler auf. Für solche Fehler darf sich die Staatsanwaltschaft nicht auf die Eröffnungskammer berufen. Es ist ja bekannt, dass von oben nach unten hin sehr oft Ideen gegeben werden. Und es ist kein Geheimnis, dass der Justizminister den Landgerichtsdirektoren häufig seine Auffassung über die Stimmung mitteilt. Ja, der Justizminister hat sogar einem bestimmten Richter in einem Falle über die Auslegung des GmbH-Gesetzes Mitteilung gemacht. Die Verteidigung hat bei dem Ablehnungsgesuch den Zweck verfolgt und erreicht, eine Klärung darüber zu schaffen, in welchem Umfang die Beweisaufnahme zulässig war. Was den Vorwurf betrifft, dass sich die Standesgenossen gegen uns gewandt haben wegen der Art der Verteidigung, so habe ich heute Morgen das entgegengesetzte Urteil aus dem Munde eines hochangesehenen Kollegen gehört. Ich habe erst vor kurzem einen höchst dramatischen Vorfall hier oben im Schwurgerichtssaal erlebt. Die Staatsanwaltschaft stellte durch Befragung einer Zeugin fest, dass die Frau des Angeklagten früher unter sittenpolizeilicher Kontrolle gestanden hatte. Der Angeklagte, der keine Ahnung hiervon hatte, brach bei diesen Feststellungen völlig zusammen. Es ist ein interessanter Zufall, dass in dem Augenblick, wo wir hier diese Dinge behandeln, in den Münchener neuesten Nachrichten Oberamtsrichter Riss über eine ungenügende Garantie der richterlichen Unabhängigkeit gegenüber der vorgesetzten Behörde Klage geführt hat. Schließlich noch ein Wort über den Fall Wertheim. Ich konstatiere ausdrücklich, dass alles, was ich nach dieser Richtung hin in der Beweisaufnahme getan habe, dem einen Zweck diente, festzustellen, dass Frau Wertheim nicht berechtigt war, dem Angeklagten den Glauben an eine Heirat mit ihrer Tochter zu bestreiten, und dass die Gründe, die sich der Verehelichung entgegenstellten, nicht in der Person des Angeklagten lagen. Der Herr Vorsitzende hat auch in der Verhandlung ausdrücklich erklärt, dass meine Fragen zur Sache gehörten. Warum hat Frau Wertheim nicht erklärt, meine Tochter ist eine zu selbstständige Person, sie ist eine geschiedene Frau und hat ihre eigenen Boudoirs. Ich kann unter meinem Eide nicht sagen, was sie über eine Heirat mit dem Grafen Metternich gedacht hat. Der Verteidiger wies zum Schluss die juristische Replik des Staatsanwalts als mit dem Gesetz und der Rechtsprechung des Reichsgerichts unvereinbar zurück. Darauf erhielt das letzte Wort der Angeklagte. Ich muss zunächst einige allgemeine Bemerkungen machen. Es ist recht charakteristisch, wie der Staatsanwalt gegen meinen Zeugen vorgegangen ist. Er hat mir vorgeworfen, dass ich Frau Wertheim angegriffen habe. Ist es denn nicht aber mein gutes Recht, eine Zeugin, die als klassisch in der ersten Verhandlung bezeichnet wurde und die mich damals als einen gemeinen Lügner hinstellte, in das rechte Licht zu rücken, um zu beweisen, dass sie die Unwahrheit sagte? Der Staatsanwalt hat gegen mich und meine Frau ganz ungeheuerliche Beschuldigungen vorgebracht. Er hat es gewagt, mir eine unglaubliche Beleidigung ins Gesicht zu schleudern. Ich bin leider außerstande, hier von der Anklagebank aus ihm so zu antworten, wie ich es gern möchte. Ich bitte aber den Staatsanwalt, mir diese Beleidigungen noch einmal ins Gesicht zu schleudern, sobald ich das Gefängnis verlassen habe. Ich werde ihm dann so antworten, wie es unter gebildeten Leuten üblich ist. Der Staatsanwalt hat angedeutet, ich wüsste von Beziehungen meiner Ehefrau zu einem Verehrer, und ich wüsste, dass sie die Revenuen von 2 Millionen beziehe. Ich hätte also von unlauteren Beziehungen gewusst und auch gewusst, woher die Gelder kommen. Das ist eine ganz unglaubliche Beleidigung. Der Herr Staatsanwalt hat den Mut, so etwas der armen Frau noch zu sagen, von der er weiß, dass sie sich nicht wehren kann. Ihm wird so etwas gestattet, aber wenn ich, der ich durch die lange Untersuchungshaft körperlich herabgekommen und nervös geworden bin, in der Erregung über das, was mir und meiner Frau angetan wird, etwas zu weit gehe, dann erhalte ich sofort eine Ordnungsstrafe. Traurig ist es, dass ein Staatsanwalt so etwas sagt. Er müsste doch so objektiv sein, nicht private Dinge hier auszukramen, die noch dazu nicht wahr sind. Wir verhandeln doch hier keinen Ehescheidungsprozess, Metternich kontra Metternich. Wie konnte er bei meinem Schwiegervater die erwähnten Ermittlungen anstellen? Wenn ich meine Frau heirate, so ist das wohl genügend. Ich will den Herrn Staatsanwalt nicht beleidigen, wenn ich sage, er ist doch mindestens 15 Jahre älter wie ich. Vorsitzender, unterbrechend. Es ist zweckmäßiger, wenn Sie sich weniger mit der Person des Staatsanwalts beschäftigen würden. Angeklagter, mit erhobener Stimme fortfahrend. Es ist doch aber meine verfluchte Pflicht und Schuldigkeit, meine arme Frau gegen derartige infame Anschuldigungen in Schutz zu nehmen. Vorsitzender, ich mache Sie nochmals darauf aufmerksam, dass dies nicht der Ton ist, in dem man vor Gericht spricht. Ein Prozessverfahren ist nicht möglich, wenn Sie sich nicht parlamentarischer Ausdrücke bedienen. Angeklagter, ich will nun etwas über die Gustke sagen. Wenn ich wirklich von ihr das Geld bekommen hätte, aus welchem Grunde sollte ich gerade sie schädigen und ihr nichts zurückzahlen, da ich doch so vielen anderen Geld gezahlt habe? Gerade ihr hätte ich zuerst das Geld zurückgezahlt, wenn ich etwas bekommen hätte, weil ich weiß, dass dieser Fall für mich sehr ungünstig ausgelegt werden konnte. Ich behaupte, und ich bin bereit, es zu beschwören, wenn ich es dürfte, die Gustke hat hier einen ganz gemeinen Meineid geleistet. Als ich nach Berlin kam, hatte ich tatsächlich nichts. Ich musste mich ausrüsten, um standesgemäß auftreten zu können, wie dies Tausende meines Standes auch tun würden, wenn sie die Absicht haben, als letztes Mittel eine reiche Heirat einzugehen. Ich bin der festen Überzeugung, wenn ich dies nicht getan hätte und hier mit einem Anzuge und einem paar Stiefeln herumgelaufen wäre, so hätte der Staatsanwalt mir hieraus wieder einen Strick gedreht und gesagt, hier seht ihr's ja, der Angeklagte hat ja gar keine Absichten gehabt zu heiraten, sonst wäre er nicht so herumgelaufen, sondern hätte versucht, sein Äußeres so zu gestalten, dass er Eindruck macht. Ich kann nur immer wieder sagen, ich war leichtsinnig, ich habe Schulden gemacht, aber ich habe nicht betrogen. Ich hatte die Absicht, mich zu rangieren und habe dies ja auch getan. Ist vielleicht die große Schauspielerin Claire Valentin nicht noch mehr wie die Dolly Pincus, die das Glück hat, Millionen zu besitzen, die ihr Vater erschachert und gestohlen hat, wie die eigene Mutter der Dolly erklärt hat? Ist denn das Geld allein immer nur maßgebend? Ich hätte ja in Wien von meinem Gehalt allein den kleinen Rest der Schulden bezahlen können. Es wird mir doch niemand zutrauen, dass ich so töricht sein werde, 50.000 Mark an Röder und 26.000 Mark an die Metallindustrie Schönebeck noch zu zahlen. Das wenige, was übrig bleibt, konnte ich aus eigener Kraft tilgen. Alles, was zu meinen Gunsten spricht, wird außer Acht gelassen, aber das, was mir ungünstig ist, wird auseinandergetreten. Ich selbst als armer Mensch bin ja gar nicht angeklagt, aber der Name Metternich ist hier angeklagt. Das fühle ich in meinem Innern. Wenn ich nur daran denke, wie damals von dem Staatsanwalt oder der Kriminalpolizei in die Zeitungen lanciert wurde, Graf Metternich ist ein Betrüger, so... Vorsitzender, der Staatsanwalt lanciert nichts in die Presse. Angeklagter, ich sage ja, der Staatsanwalt oder die Kriminalpolizei. Ich kann nur nochmals fragen, musste ich nicht in meiner traurigen Lage Schulden machen, um essen zu können? Deshalb bin ich doch noch kein Betrüger. Zum Schluss will ich noch ins Gedächtnis zurückrufen, wie ich im Leben behandelt worden bin. Ich wurde mit 19 Jahren nach Südamerika geschickt. Ich verstand kein Wort Spanisch und musste arbeiten wie ein gewöhnlicher Arbeiter und Knecht. Ich habe es zum zweiten Inspektor gebracht und habe die 200 Pesos nicht umsonst bekommen. Als ich dann die Stellung bei der Bank erhielt, wurde ich von meinem Vater zurückgerufen. Als ich nach Hause kam, entstanden wieder die alten Reibereien, weil wir zu viel Kinder sind und man auf mich nicht mehr gerechnet hatte. Man hat mich dann wieder allein in die Welt hinausgeschickt. Ich musste mich allein durchs Leben schlagen. Nachdem ich hart gearbeitet hatte, bin ich schließlich dazu gekommen, mir zu sagen, dass ich mir endlich durch eine reiche Heirat Ruhe schaffen werde. Habe ich denn nicht auch selbst während der schönen Flitterwochen gearbeitet? Wenn mein Vater, wie er mir versprochen, die Schulden für mich bezahlt hätte, dann wäre ich nie auf die Anklagebank gekommen. Als ich meine Frau heiratete, war mein Vater auch nicht damit einverstanden. Hat mein Vater für mich etwas getan, was mich veranlassen konnte, seinem Wunsche nachzukommen? Meine Herren Richter, ich bitte, sprechen Sie mich frei. Denken Sie an die Qualen, die nicht nur ich in der kleinen Zelle des Untersuchungsgefängnisses unter Verbrechern 10 Monate lang durchmachen musste, und auch an die Leiden meiner Frau, die mich im Gefängnis besucht hatte und abends das Publikum durch Scherze hinreißen musste. Ich bin fürwahr durch das alles genug bestraft geworden. Lassen Sie auch Ihr Herz dabei mitsprechen. Ich bitte nochmals um meine Freisprechung. Nach mehrstündiger Beratung des Gerichtshofs verkündete der Vorsitzende, Landgerichtsdirektor Krüger, folgendes Urteil. Um zu einer Beurteilung der Frage zu kommen, hat sich der Angeklagte des Betrugs in einer Reihe von Fällen schuldig gemacht oder nicht, müssen wir prüfen, was ist in dieser Verhandlung an objektiven Tatsachen erwiesen und was ist erwiesen über den Charakter, die Lebensanschauungen des Angeklagten und ferner, wie lässt sich dann alles dies unter die Paragraphen des Strafgesetzes subsumieren? Da müssen wir beginnen mit der Frage nach der Lebensanschauung, der Lebensstellung und der gesellschaftlichen Stellung des Angeklagten. Wir haben gehört, dass der Angeklagte eigentlich von Anfang seines Lebens an seinem Vater Sorge und Kummer bereitet hat. Auf den verschiedenen Gymnasien, auf denen er gewesen ist, hat er schon, natürlich in kleinerem Umfange, Schulden gemacht. Er musste auch öfter die Schulen wechseln, weil er nicht recht vorwärts kam. Dann sind die Differenzen größer geworden. Der Angeklagte hat einen Selbstmordversuch unternommen. Sein Vater hielt es für notwendig, ihn zunächst einmal nach Amerika zu schicken. Hier hielt er es nur für kurze Zeit aus und kam wieder zurück. Da sich aber auch nach der Rückkehr ein einigermaßen angenehmes häusliches Verhältnis mit dem Angeklagten nicht herstellen ließ, hielt es der Vater für angemessen, ihn wieder nach Amerika zu schicken und gab ihm dieses Mal eine größere Summe, etwa 4.000 Mark mit, die die Grundlage für eine Existenz bilden sollten. Auch in diesem Falle ist es dem Angeklagten nicht geglückt, sich zu halten. Nach kurzer Zeit hatte er das ganze Geld verbracht und kam wieder nach Hause. Nun wies ihm sein Vater direkt die Tür. Er ließ sich bereit finden, dem Angeklagten noch monatlich 30 Mark zu geben. Aber der Angeklagte und auch sein Vater mussten sich sagen, dass diese Summen nicht zum Lebensunterhalt ausreichen, sondern nur die Existenzmöglichkeit, die Möglichkeit einer Wohnung, gewähren konnte. Nach kurzem Aufenthalt in Frankfurt kam der Angeklagte nach Berlin. Das Gericht hat keinen Zweifel daran, dass der angebliche Baron von Teplitz-Zeuner ein Schwindler war und dass der Angeklagte nicht gewusst hat, dass dies der Fall war, vielmehr geglaubt hat, dass dieser ihm eine Stellung verschaffen würde. Bald musste der Angeklagte aber erkennen, dass es sich um einen Schwindler handelte, nachdem er ihm selbst einen Wechsel über 5000 Mark gegeben hatte. Nun stand der Angeklagte wieder dem Nichts gegenüber. Jetzt setzt nun das Verhalten des Angeklagten ein, wie es im Eröffnungsbeschluss ihm als Straftat zur Last gelegt wird. Er hatte nichts und hatte auch einstweilen keine Aussicht, Geld zu bekommen. Er hat alsdann in keiner ernstlichen Weise sich bemüht, sich Arbeit, eine Anstellung, überhaupt einen Verdienst zu verschaffen, sondern er hat angefangen, drauf loszuleben. Und dieses Leben gründete er, wie er wusste und wissen musste, nur auf Schulden und auf eine ganz unsichere Aussicht, später in bessere Verhältnisse zu kommen. Erleichtert wurde ihm das sehr. Kredit wurde ihm von allen Seiten entgegengebracht infolge seines Namens. Der Angeklagte hat gelebt. Und wie hat er gelebt? Das muss man bedenken. Da wird ein Automobil gekauft, ein teures Reitpferd. Beim Schuhmacher wird eine Rechnung von 500 Mark gemacht in kaum einem Jahre. Beim Schneider werden Sachen für 1000 Mark bestellt. Dann muss eine goldene Uhr für 400 Mark angeschafft werden und es werden Dedikationen für über 100 Mark gemacht. Der Rosenstrauß muss besonders feine Rosen haben, die erst besorgt werden müssen, weil sie sonst kaum im Handel sind. Der Angeklagte verkehrt dann mit den teuersten Kokotten von Berlin in den Balllokalen und gibt dort in einer Nacht das Doppelte von dem aus, was eine Arbeiterfamilie in einem Monat zu verzehren hat. Das ist das Bild, das wir von dem Leben des Angeklagten notwendig gewinnen mussten. Er weist darauf hin, um sein bescheidenes Leben darzutun, dass er eine Wohnung für nur 30 Mark und eine Pension von 90 Mark monatlich gehabt hätte. Das hat aber wohl daran gelegen, dass es selten Pensionsmütter geben wird, wie Fräulein Uhrmann, die den Angeklagten nahm, obwohl er ihr sagte, an Geld ist vorläufig nicht zu denken, vorläufig muss ich alles auf Borg nehmen, und die ihm dann noch einmal 1000 Mark und dann 800 Mark zur Verfügung gestellt hat, ohne dass bestimmte Aussichten auf Rückerstattung vorhanden waren. Dass sonst das Leben des Angeklagten nicht so einfach war, sehen wir auch daraus, dass er ein ständiger Gast im Hotel Esplanade war, von dem wir wissen, dass es kein billiges Lokal ist. Zu diesem Leben gehörte Geld, Geld und immer wieder Geld. Wir sehen, zu wie wenig skrupellosen Mitteln der Angeklagte zum Schluss gegriffen hat, um sich Geld zu verschaffen. Mit schlimmen und berüchtigten Geldagenten ist er vielfach zusammengekommen, um Darlehen von kleinen und höheren Summen zu erhalten. Mit Leuten, die ihm ziemlich unbekannt waren, wie Hagenow, Schlesinger, hat er Wechsel auf hohe Summen geschrieben, ohne sich viel darum zu kümmern, was aus den Wechseln wurde. Wir sehen, dass er ohne irgendwelche weitere Erkundigungen über die Sicherheit der Geldmänner sogar gegen ein Darlehen von 2000 Mark 50.000 Mark Geschäftsanteile einer Teppichfabrik übernahm, dass er sich Lexika, Klassikerausgaben bestellte, von denen er nie Gebrauch machen wollte, nur um sich in irgendeiner Weise Geld zu schaffen. Das ist das, was der Angeklagte getan hat. Nun fragen wir, welche Aussichten hatte er, die von ihm gemachten Schulden je bezahlen zu können? Konnte er überhaupt darauf rechnen, sie in absehbarer Zeit zu bezahlen? Da hat er angeführt, dass ihm eine Aussöhnung mit der Familie in Aussicht gestanden hätte. Er sei sogar der Meinung gewesen, dass nach 2 Jahren sein Vater ihm ohne weiteres eine große Zulage gewähren würde. Das Gericht ist gegenteiliger Ansicht. Vielleicht hätte sich der Vater dazu verstanden, dem Angeklagten wieder zur Seite zu stehen. Aber wenn er wusste, wie sein Sohn hier in Berlin lebte, dass er nichts geworden war, sich um nichts bemüht hatte, dass dann ein größerer Zuschuss von seinem Vater zu erwarten war, davon kann nach Ansicht des Gerichts nicht die Rede sein. Die folgenden Vorgänge haben dies ja auch bestätigt. Der Angeklagte hat immer auf seine Heiratsprojekte hingewiesen. Es ist darüber gesprochen worden, ob seine Heiratsprojekte ihm eine Anwartschaft darauf gaben, in den Besitz großer Summen zu kommen. Auch hier kann nur betont werden, wir haben ja den praktischen Erfolg gesehen, dass es dem Angeklagten nicht geglückt ist, eine reiche Frau zu bekommen. Er hat erst später eine Frau geheiratet, die ihm die Mittel zur Verfügung gestellt hat. Aber hier ist es ihm nicht geglückt und er musste Berlin verlassen, weil er sich wegen seiner Schulden nicht halten konnte. Es soll nicht gesagt werden, er flüchtete, aber er konnte sich hier nicht halten, weil er fertig war mit seiner Kreditfähigkeit. Tatsächlich konnten ihm aber auch die Heiratsprojekte, die er hatte, absolut keinen Grund geben, sich für kreditfähig zu halten, denn sämtliche Projekte sind nicht weiter hinausgekommen als über einen Schriftwechsel mit einem Heiratsagenten und mit Buchwald. Bei Frau Dolly nimmt das Gericht an, dass er sich längere Zeit eingebildet zu haben scheint, dass sie ihm dereinst als Frau anheimfallen werde. Es ist dem Angeklagten geglaubt worden, dass er sich mindestens einbilden konnte, sie zu heiraten. Dass diese ganz unsicheren Heiratsprojekte ihm aber keinerlei Berechtigung geben konnten, bestimmte Versprechungen zu machen, kann keinem Zweifel unterliegen. In allen Fällen der Anklage, mit Ausnahme von einigen ganz kleinen Warenschulden, wusste er nicht, ob er die Schulden zu dem bestimmten Termin bezahlen konnte. In allen Fällen ist also ohne weiteres gegeben das Bewusstsein des Angeklagten, dass seine Gläubiger geschädigt würden. Nichts weiter ist nötig zu dem Tatbestandsmerkmal des Betruges. Er braucht nicht die Absicht gehabt zu haben, seine Gläubiger zu schädigen, er brauchte nur das Bewusstsein gehabt zu haben, dass sie geschädigt würden. Dieses eine Moment, das für alle Fälle zutrifft, ergibt aber nicht allein das Tatbestandsmerkmal des Betruges, dazu gehört mehr. Dass er die Absicht hatte, sich einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, bedarf keiner Erörterung. Zu dem Tatbestandsmerkmal des Betrugs gehört aber noch, dass er falsche Vorspiegelungen gemacht und dadurch einen Irrtum bei seinen Gläubigern erregt hat. Das Gericht geht nicht so weit, die Unterdrückung wahrer Tatsachen schon darin zu sehen, dass er nicht von vornherein mitteilte, er sei unvermögend. Das Gericht muss verlangen, um das Tatbestandsmerkmal des Betruges festzustellen, dass der Angeklagte tatsächlich durch falsche Vorspiegelungen seine Gläubiger getäuscht hat. Weil dies in den allermeisten Fällen nicht hat festgestellt werden können, ist die Mehrzahl der Anklagefälle in Wegfall gekommen. Dagegen bleiben drei Fälle übrig, bei denen die Vorspiegelung falscher Tatsachen erwiesen ist. Das ist erstens der Fall Gustge Stöß, zweitens der Fall Horch und drittens der Fall Risch. Der Gerichtshof hat nicht den geringsten Zweifel, dass die Gustge tatsächlich dem Angeklagten ein Darlehen von 1.000 Mark gegeben hat. Wenn die Gustge uns das allein bezeugt hätte, so würde es uns nicht einfallen, daraufhin den Angeklagten zu verurteilen, denn die Zeugin hat nach mancher Richtung hin doch Bedenken erregt. Die Aussage der Gustge wird aber außer Zweifel gestellt durch die Unmenge anderer Tatsachen. Die Zeugin Hase hat bekundet, dass die Gustge zunächst zu Stöß kam und weit über 1.000 Mark vorzeigte. Als sie nach einigen Tagen wiederkam, hatte sie das Geld nicht mehr, sondern einen Wechsel von 1.200 Mark und sagte, das Geld habe sie einem Graf geborgt. Ferner kommt die Aussage des Rechtsanwalts Balien hinzu, der auf Veranlassung der Gustge dem Angeklagten mit dürren Worten schrieb, er habe sich nach der Behauptung der Gustge des Betruges schuldig gemacht. Jeder andere hätte daraufhin mit Entrüstung gesagt, was denkt sich diese Person? Der Angeklagte aber ging zu Rechtsanwalt Balien und erhob den Einwand des Wuchers gegen die Gustge, weil der Wechsel auf 1.200 Mark lautete, während er nur 1.000 Mark erhalten habe. Wenn der Angeklagte es jetzt so darstellt, als ob er den Einwand des Wuchers nur bedingungsweise erhoben habe, so hält das Gericht dies nur für eine leere Ausrede, die gegenüber der Aussage des Rechtsanwalts Balien nicht standhalten kann. Hierzu kommt, dass der Angeklagte auch einer anderen Kokotte, der Zeugin Delor, gegenüber das Ansinnen gestellt hat, ihm gegen einen Wechsel von 500 Mark 300 Mark zu borgen. Hinzu kommt auch noch der Brief an die Gustge, in dem er fälschlich angibt, er hätte die Braut schon getroffen. Nimmt man alle diese Punkte zusammen, so kann kein Zweifel bestehen, dass der Angeklagte das Geld von der Gustge bekommen hat und unzweifelhaft aufgrund falscher Vorspiegelungen. Er hat der Gustge erzählt, dass er 2.000 Mark monatlich zu verzehren habe. Daraufhin habe sie ihm das Geld gegeben. Er kann sich nicht damit entschuldigen, dass er damals auf die Brautschau nach einer vielfachen Millionärin ging, denn er hatte die Dame noch nicht gesehen, sondern nur einen Brief von Buchwald bekommen. Bemerkenswert ist noch, dass der Angeklagte bei der späteren Auseinandersetzung an Stöß noch das Ansinnen gerichtet hatte, ihm für 3.000 Mark Brillanten zu verkaufen, die er noch auf Kredit haben wollte. Es kommt der Fall Horch, in dem sich der Angeklagte ein Automobil gegen eine Anzahlung von 1.000 Mark verschafft hat. Er hat es wenige Tage nachher, sobald sich ihm die Möglichkeit bot, versetzt. Der Angeklagte hat sich darauf berufen, dass ihm der Kredit auf seinen guten Namen hin gewährt worden sei. Der Gerichtshof nimmt an, dass der Angeklagte den Wagen nur zu dem Zweck gekauft hat, um sich damit aus einer großen Verlegenheit zu helfen und sich 5.000 Mark zu verschaffen. Es kann nicht die Rede davon sein, dass er von dem Zeugen Bellmer die Erlaubnis erhalten habe, den Wagen zu versetzen. Dagegen sprechen alle begleitenden Umstände und die eidliche Aussage Bellmers. Wenn man sich überlegt, dass Bellmer das Geschäft ausdrücklich abgelehnt hatte und nur auf direkte Anweisung aus Zwickau es gemacht hat, so muss man doch sagen, er würde von Sinnen gewesen sein, wenn er sich in dieser Weise seiner Firma gegenüber verantwortlich gemacht hätte. Der Angeklagte war nicht berechtigt, den Wagen zu versetzen. Er hat auch Herrn Bellmer ausdrücklich versichert, er wollte ihn nicht versetzen, aber er hatte doch von Anfang an die Absicht des baldigen Versatzes. Das ist eine Vorspiegelung falscher Tatsachen. Er konnte auch nicht mit der Möglichkeit rechnen, dass er den Wagen werde einlösen können. Er hat den Wagen ja schließlich eingelöst, aber nur mit Hilfe des Amtsgerichtsrats Grafen von der Schulenburg. Dieser hat dem Angeklagten das Geld mit einigem Zögern gegeben, weil er sich sagte, der ihm befreundete Angeklagte könne in große Verlegenheit kommen. Es ist auch charakteristisch, dass der Angeklagte 6.500 Mark borgt und nur einen Teil des Geldes dazu verwendet, um das Automobil auszulösen, den übrigen Teil aber behält. Das ist eine wenig schöne Handlung, die auch dadurch nicht aus der Welt geschafft wird, dass Graf Schulenburg bekundete, es wäre ihm auch recht gewesen, wenn der Angeklagte ein paar hundert Mark zu anderen Zwecken verwendet hätte. Dann kommt als dritter der Fall Risch. Hier hat der Angeklagte das Pferd im Februar 1910 gekauft, also zu einer Zeit, als er sich schon in hoher Bedrängnis befand und als von ernsten Heiratsprojekten nicht mehr die Rede sein konnte. Nach der Überzeugung des Gerichts hat der Angeklagte das Pferd lediglich gekauft, um sich darauf Geld zu machen. Wenige Tage nach dem Kauf stellte er es schon zum Verkauf. Er hat sich überhaupt das Pferd wenig angesehen und auf den Preis kam es ihm gar nicht an. Es handelte sich für ihn nur darum, Geld zu erhalten. Er hat dies nicht nur verschwiegen, sondern auch versprochen, den Wechsel am 1. Mai einzulösen, da er angeblich um diese Zeit Gelder bekomme. Das war eine falsche Vorspiegelung, denn er hatte keinerlei Sicherheit, zu diesem Termine Frau Risch 2.500 Mark zahlen zu können. In allen anderen Fällen hat der Gerichtshof zu einer Verurteilung des Angeklagten nicht kommen können. Es handelt sich da zumeist um Geschäftsleute, die dem Angeklagten bereitwilligst Kredit gewährt haben, und er hat ja auch Abschlagszahlungen geleistet. Er hat in diesen Fällen auch direkte falsche Vorspiegelungen nicht gemacht. In anderen Fällen hat das Gericht deshalb nicht angenommen, dass er sich bewusst war, eine Vermögensschädigung zu begehen. Das ist namentlich in allen den Fällen nicht anzunehmen, wo noch andere Personen auf den Wechseln standen. Nun handelt es sich noch um die Frage, sind diese Fälle auslieferungsfähig und können sie abgeurteilt oder muss das Verfahren eingestellt werden? Da kann es zu keinem Zweifel unterliegen, dass in allen Fällen die Tatbestandsmerkmale des Betruges sowohl nach österreichischem als auch nach deutschem Recht gegeben wird. Wir kommen nun zum Strafmaß. Da ist im weitesten Maße berücksichtigt worden, dass sich der Angeklagte in schlimmer Lage befand. Er war von seiner Familie einstweilen vor die Tür gesetzt und hatte auf Unterstützung von dort nicht zu rechnen. Das war schlimm für ihn. Er war nach seinem ganzen Bildungsgange, nach seiner Zugehörigkeit zu einer altadeligen Familie und seinem Charakter, der Gerichtshof folgt hierin ganz dem lichtvollen Vortrage des Oberarztes Dr. Forster, ein großer Optimist, der sich einbilden mochte, über kurz oder lang zu Gelde zu kommen. Und er war ferner ein Mann, der wenig fähig war, sich im Leben zu halten. Es muss aber betont werden, dass das Gericht die Behauptung des einen Verteidigers, das Verhalten des Vaters sei eine Schändung des Blutes, aufs Höchste gemissbilligt hat und der Meinung ist, dass von einer Berechtigung dieses Ausdrucks in keiner Weise die Rede sein kann. Aber andererseits muss zugegeben werden, dass der Angeklagte von der Familie hart angefasst wurde. Er war dadurch, dass er nichts Rechtes konnte, nichts wusste, nicht arbeitsfähig, aber auch nicht arbeitswillig war, in eine sehr üble Lage versetzt, wenn auch nicht zu billigen ist, dass er sich in solcher Lage nicht auf das Alleräußerste beschränkte und nicht versuchte, sich eine Existenz zu schaffen. Der Sachverständige hat mit Recht gesagt, der Angeklagte sei das Produkt seiner Erziehung und teilweise der Verhältnisse. Es soll ihm auch in weitestem Maße angerechnet werden, dass er bei seinem Optimismus meinte, darauf rechnen zu dürfen, er werde später einmal in die Lage kommen, zu zahlen. Die spätere Erfüllung der Verpflichtungen kann ja den Tatbestand des Betruges an sich nicht beseitigen, aber dazu beitragen, die Verfehlung milder zu beurteilen. Schließlich war zu erwägen, dass der Angeklagte in der Tat bemüht gewesen ist, den Schaden wieder gutzumachen und mit Hilfe seiner Frau, die ihm ja in uneigennützigster Weise zur Seite gestanden, versucht hat, den Schaden zu beseitigen und dass ihm dies auch wohl gelungen wäre, wenn er nicht verhaftet worden wäre. Trotz der sehr erheblichen Objekte und obgleich das ganze Verhalten des Angeklagten sehr leichtfertig und verwerflich war, hat der Gerichtshof sehr milde Strafen eingesetzt, und zwar für den Fall Gustke 3 Monate, für den Fall Horch 5 Monate, für den Fall Risch 4 Monate. Der Gerichtshof hat diese Einzelstrafen auf 9 Monate Gefängnis zusammengezogen. Da der Angeklagte lange Zeit in Untersuchungshaft gesessen, hat der Gerichtshof es für angezeigt erachtet, ihm 6 Monate auf die Strafe als verbüßt anzurechnen. Die Kosten des Verfahrens werden, soweit Verurteilung erfolgt ist, dem Angeklagten, soweit Freispruch erfolgt ist, der Staatskasse auferlegt. Ich schließe die Sitzung. Angeklagter Graf Metternich, sehr erregt. Ich mache von dem Rechtsmittel der Revision Gebrauch. Ungerecht, natürlich. Der Name muss verurteilt werden, das ist ja selbstverständlich, das habe ich schon vor 4 Wochen gesagt. Den Grafen Metternich kann man nicht laufen lassen. Wenn es ein Schulze oder Müller gewesen wäre, hätten die Herren anders geurteilt. Das ist deutsche Gerechtigkeit. In Russland wäre so etwas nicht möglich gewesen. Als die Verteidiger den Angeklagten zu beruhigen suchten, rief er mit lauter Stimme: »Ich soll Horch falsche Tatsachen vorgespiegelt haben? Das ist klassisch. Bei solcher verdammten Ungerechtigkeit soll man ruhig bleiben.« Der Angeklagte wurde nach kurzer Besprechung mit seiner Gattin und den Verteidigern in das Untersuchungsgefängnis zurückgeführt. Der Angeklagte hat schließlich auf Revision verzichtet und sich bereit erklärt, die 3 Monate sofort zu verbüßen, da ein Antrag auf Haftentlassung abgelehnt wurde. Inzwischen ist gegen den Grafen Gisbert von Wolf Metternich und den Rumänen Bejos die Anklage wegen Falschspiels erhoben worden. Der Hauptangeklagte, der sogenannte König der Falschspieler, der angebliche Freiherr von Korf König, dessen richtiger Name Stallmann ist, wird auf der Anklagebank nicht erscheinen, da die Behörde in Kalkutta die Auslieferung abgelehnt hat. Ende von Abschnitt 57.